Scheiß. Jugendredaktion Radio Korax. Das Studierendenmagazin bei Radio Korax. An jedem letzten Montag im Monat von 17 bis 19 Uhr. Und online auf Instagram und auf studenten.radiokorax.de. Ja, gerade gehört habt ihr das Kinder- und Jugendradio von Radio Korax und jetzt hört ihr die Sendung der Studierendenkinder bei Radio Korax. Hihihihi. Ja, und damit auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ihr habt gerade Pierre gehört. Mein Name ist Torben. Wir sind aus der Studierendenredaktion und dürfen die nächsten 2 Stunden zusammen mit euch verbringen. Wir freuen uns schon drauf, weil wir tolle Themen haben. Zum ja, Beispiel. Wir starten gleich rein mit einem Thema, was, naja, vor allem gerade in wahrscheinlich USA irgendwie besonders relevant ist, aber auch hier immer mehr an Relevanz gewinnt, und zwar Elon Musks alternatives, naja, Wissensmedium, die KI Grokipedia. Es ist nicht nur eine KI, aber dazu gleich dann mehr. Dann wollen wir ein lokales Thema mit euch hier besprechen. Und zwar waren Personen aus unserer Redaktion beim Nachtentfalter-Symposium und haben ein paar Eindrücke mitgebracht. Und dann haben wir Live-Gäste hier zu Gast. Ja, nämlich gibt es bald ein neues Theaterstück, das so heißt Maria und der Vulkan von den Vulcan Girls. Und da kommen dann 2 von den, naja, sag ich mal, verantwortlichen Personen zu uns ins Studio. Das glaube, sogar 3. Sogar 3. Mhm. Ja, ja, es wird voll hier. Genau, und dann, das ist so 5:30, dann in der 2. Stunde haben wir noch eine Live-Gästin in unserem Magazin, im Magazin Klausur Irrelevant. Neben Kurzmeldungen und Veranstaltungshinweisen werden wir mit Professor Dr. Dobner über die Verteidigung, Entschuldigung, Frosch im Hals, die Verteidigung der Demokratie reden und wie das an Universitäten möglich ist, um dann noch ein letztes Thema heute zu haben. Genau, nämlich werden wir einen kleinen Rückblick haben und ein, naja, vielleicht eine Bilanz über die Proteste in Serbien, die jetzt schon seit über einem Jahr anhalten, infolge von, ja, Opfern, sage ich mal, im weitesten Sinne der Korruption der Regierung. Ja, ich freue mich drauf. Jetzt aber erstmal Musik. Und gute Laune. Das Studierendenmagazin bei Radio Korax. In der Sonne und kann euch ganz deutlich sehen. Find euch niedlich, wie ihr betet gegen Gender und System. Das Entsetzen in euren Augen bei dem Mann in einem Kleid. Ja, der ist bestimmt geimpft und bei der Antifa dabei. Fick dich, geh mir aus dem Weg. Wasch auf, sonst ist es zu spät. Fick dich, geh mir aus dem Weg. Wasch auf. Fühlt euch wie Che Guevara nach Facebook-Kommentaren. Ich werd von eurem Auftritt wieder wenig angetan. Wenn man euch Faschos nennt, weil ihr nun mal Faschos wählt. Ja, schaut ihr auch noch traurig, ja, ihr schaut fast schon gequält. Fick dich, geh mir aus dem Weg. Fascho, sonst ist es zu spät. Fick dich, geh mir aus dem Weg. Fascho, bevor ich den zerleg. Fick dich, geh mir aus dem Weg. Fascho, sonst ist es zu spät. gerade gehört. Tom, das war dein Song. Andermords mit Fascho. Ein sehr... Kleine Message an Elon Musk. Naja, auf jeden Fall macht er gute Laune und naja, regt an dazu, den nächsten Beitrag anzumoderieren, nämlich, ja, wir haben ja in der Schule schon oft gelernt, oder ich finde auch in der Uni wird es oft noch sehr hochgehalten, dass man Wikipedia nicht für Recherchezwecke nutzen sollte, beziehungsweise sich nicht komplett darauf verlassen sollte. Und auch für den Umgang mit KI wird das meistens, also oder werden wir ziemlich, naja, vehement gewarnt, also zumindest in meiner Erfahrung. Was passiert denn aber eigentlich, wenn man KI und Wikipedia miteinander verbindet? Elon Musk hat sich das auch gefragt, vermutlich, und uns prompt eine Antwort geliefert, die mehr als besorgniserregend ist. Caro hat sich das neue Projekt mal unter die Lupe genommen. Vor wenigen Wochen veröffentlichte Elon Musk seine ganz eigene Enzyklopädie. Diese soll die momentan größte Online-Enzyklopädie Wikipedia ersetzen. Das Projekt von Elon Musk heißt Grokipedia. Grokipedia hat zwar per Theorie die gleiche Aufgabe und Funktion wie Wikipedia, aber mit ein paar Ausnahmen. Unter anderem, dass es Musk gehört, die Artikel von Musks KI Grok geschrieben sind und dass nur Musks KI diese bearbeiten kann. Ganz schön viele Ausnahmen, oder? Aber warum das Ganze? Vorher ist zu wissen, was ist eigentlich Wikipedia? Wikipedia ist eine freie Internet-Enzyklopädie, also ein Nachschlagewerk zu verschiedenen Themengebieten, deren Inhalte von den Nutzerinnen und Nutzern nicht nur gelesen, sondern auch online direkt bearbeitet werden können. Wikipedia ist in zahlreichen Sprachen verfügbar und hat eine extrem große Anzahl an Artikeln. Musk selbst bezeichnet diese... Ach so, ja. Genau, also für alle, die sich jetzt fragen, wie geht's denn eigentlich weiter? Das erfahrt ihr leider erst am Ende der Sendung, also müsst ihr dranbleiben. Und wir machen jetzt hier erstmal weiter mit Musik. Und zwar, naja, wir werden uns gleich darüber unterhalten. Ich habe euch von Hepcat Hooligans mitgebracht. Hooligans, hooligans, make up your mind. Hooligans, hooligans, this is the time. Hooligans, hooligans, make up your mind. Pia, wo warst du denn eigentlich am Wochenende? Wir haben uns gar nicht gehört. Ja, ich war weg. Ich war in den, naja, eigentlich in Benelux war ich, in Belgien, Niederlanden und in Luxemburg zum Fußballschauen. Und ich habe sehr viel über, naja, genau, Hooligans gelernt. Und naja, also wir haben jetzt keinen getroffen. Mir geht's ganz gut. Mich hat keiner geboxt. Aber genau, ich halte es eigentlich da, muss ich sagen, mit Hapcat. Man kann sich ja auch mal zusammenreißen. Und wusstest du aber, dass in Halle auch was sehr Sehenswertes stattgefunden hat, was du dann dementsprechend leider verpasst hast? Und es geht auch viel um Wochenendkultur, würde ich sagen, nämlich das sogenannte Nachtentfalter-Symposium, wo auch letzte Woche hier bei Radio Korax im Widerhall Verena Zimmermann zu Gast war und die Wichtigkeit der Veranstaltung hier mal erklärt hat. Where to start? Ich glaube, ich kann diese Frage jetzt gar nicht in Gänze beantworten, aber im Allgemeinen haben wir natürlich zum einen einen akuten Raummangel. Wir haben Finanzierungsprobleme, die unterschiedlichster Art sind und auch unterschiedlichster Größe. Aber alles in allem ist es so, dass natürlich Clubkultur nicht als Kultur in dem Sinne anerkannt ist und damit auch nicht förderwürdig. Das heißt, Fördertöpfe anzuzapfen für Menschen, die clubkulturelle Arbeit machen, ist total schwierig. Die Nebenkosten sind gestiegen, die Personalkosten sind gestiegen und werden auch weiter steigen. Es gibt Raummangel für Clubkulturorte und Musikveranstaltungen, auch im öffentlichen Raum. Das sind jetzt nur ein paar der Probleme, die gerade aktuell in Stadt sind. Und natürlich merken wir das alle, wir haben auch eine Abnahme von Kulturorten, gerade auch von Musikveranstaltungsorten in der Stadt, was wir natürlich mit großer Sorge wahrnehmen und gerne ändern möchten. Genau, das ist ja auch voll das Thema, was dich immer beschäftigt hat in deinen journalistischen Schaffen hier in der Studieredaktion, Pia. Das war eine Veranstaltung, die in verschiedenen Panels, Workshops und Diskussionen so die Zukunft der Hallenser Veranstaltungsszene besprochen hat, das ganze Wochenende. Vor Ort waren Mitarbeitende der Stadt, Veranstaltende aus Halle und natürlich auch einfach Interessierte und Gästinnen, sowie Felix und Lynn aus der Studierendenredaktion, die für uns mal ein paar Eindrücke von der Veranstaltung mitgebracht haben. So, wir sind jetzt gerade beim Nachtentfalter-Symposium. Ich spreche mit Martin. Du saßt ja gerade auch auf dem Podium. Es ging gerade um Spontanveranstaltungen. Für dich als Veranstalter, wie attraktiv ist das denn? Genau, also da ist ein bisschen frischer Wind drin. Im Moment kann man die Veranstaltung schon 72 Stunden davor anmelden. Und was aber weiterhin ein Problem ist, woran jetzt auch gearbeitet wurde, sind die Dezibelbeschränkungen. Das wurde auf jeden Fall gut aufgefasst von den Leuten. Und es ist jetzt auch allen klar, dass es gerade so leider nicht ganz so attraktiv ist, eine Spontanveranstaltung anzumelden. Ich bin Christiane Lüttgert, Abteilungsleiterin für Stadterneuerung, Förderung und Finanzen in der Stadt Halle Saale. Und Sie waren ja auch gerade beim Podium dabei, wo vor allen Dingen über die Zukunft von Veranstaltungen hier in Halle gesprochen wurde. Was wünschen Sie sich persönlich? Na, ich wünsche mir, dass wir möglichst viele Flächen finden, wo wir unter Einhaltung von bestimmten Regeln ganz viele Partys veranstalten können, wo Leute Spaß zusammen haben, eine gute Zeit verbringen können, gut hin und gut wieder wegkommen und sich niemand gestört fühlt. Und das sind schon ganz viele Wünsche, die gar nicht auf so vielen Flächen zu erfüllen sind. Was ist denn dein Eindruck bisher von der Veranstaltung? Sehr cool organisiert, wichtige Veranstaltung im Moment für Halle. Wir haben eine schwierige Situation, was die Nachtkultur angeht. Und warum? Ich glaube, das ist eine sehr komplexe Gemengelage insgesamt. Die Clubkultur weltweit hat ja Probleme auf diversen Ebenen. In Halle sind es, glaube ich, einfach jetzt konkrete Dinge, die halt mit einzelnen Locations zu tun haben. Und wir versuchen das dagegen zu arbeiten und nicht einfach in Weltuntergangsstimmung zu verharren und zu denken, okay, es ist alles vorbei, sondern hier ist auf jeden Fall ein progressiver Geist zu spüren. Die Leute haben irgendwie ein Interesse, konstruktiv zusammenzuarbeiten und was zu starten. Ja. Machen Sie selber gerne Party oder haben Sie hier Veranstaltungsorte, die Sie besonders empfehlen würden? Ich kann wärmstens empfehlen Passage 13 mit der Jalla-Bühne in Neustadt, ein meines Erachtens nach komplett unterschätzter Ort. Wir haben auch jetzt gerade festgestellt, Halle ist schon immer ein sehr nördliche Innenstadt und nördliche Stadtgebiete, lastige Stadt. Und wir würden uns natürlich aus dem Bereich Stadtentwicklung freuen, wenn junge Leute hier möglichst viele Stadtgebiete erkunden und sich dort in Orte einbringen. Ein weiterer Ort, den ich sehr spannend finde für verschiedene Generationen, ist die Schwemme, wo man eben auch Veranstaltungen unterschiedlicher Art selber organisieren kann. Da kommt gerade auch einer der tollen Schwemme-Akteure. Das ist auf jeden Fall ein sehr bunter, lebendiger und von ganz, ganz viel Ehrenamt getragener, fantastischer Ort in der Stadtmitte. Was ist denn dein Lieblingsort in Halle für Nachtleben? Oh, also aktuell mein Schreibtisch. Ansonsten mache ich selber noch die Dose-Jam-Session in der Volksbühne Kaulenberg. Das ist in dem Sinne dadurch auch mein Ort gerade, wo ich dann gerne bin. Ansonsten finde ich, haben wir super viele spannende, tolle Orte. Besonders fasziniert bin ich von so neuen, ganz jungen Initiativen. Ich finde Mitmischen total spannend. Ich finde das Push, was gerade auf der LUWU entstanden ist, super spannend. Und da sind so einfach so frische, neue Ideen. Ja klar, machen wir einfach einen Stricktreff. Ist doch cool, dann machen wir halt noch ein Wizard-Turnier. Ich bin Marlene. Und ich bin Emma. Und habt ihr Lieblingslocations hier in Halle? Ich arbeite im Pisons House, deswegen ist Pisons House natürlich ganz, ganz weit vorne. Ja, das ist bei mir tatsächlich genau das Gleiche. Sonst bin ich gerne sehr viel überall, aber ich glaube auch sehr viel in der nördlichen Innenstadt generell. Ich bin hier mit Nils Fischer vom Kulturamt Leipzig. Du hattest ja auch erwähnt, dass du 10 Jahre hier in Halle gelebt hast. Hast du hier irgendwelche Veranstaltungsorte, Clubs oder Bars, die du empfehlen kannst? Ich war immer gerne, also am liebsten im VL, muss ich sagen, habe ich viel Zeit verbracht. Was macht das so gut? Da gab es immer die Punkkonzerte, auf die ich gestanden habe. Wie nimmst du die Veranstaltungskultur in Leipzig und wie in Halle wahr? Gar nicht so eine leichte Frage. Ich habe ja selber auch 10 Jahre in Halle gelebt, habe hier studiert und da habe ich die Veranstaltungsszene als sehr divers, sehr kreativ wahrgenommen immer und die musste sich nicht hinter Leipzig verstecken. Auch wenn trotzdem immer viele für die größeren Events nach Leipzig gefahren sind natürlich. Ja, meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, liegt es ein bisschen an den Veranstaltungskrisen hier in Halle daran, dass so viele nach Leipzig fahren zum Feiern? Die Krisen haben wir in Leipzig auch. Daran liegt es nicht. Ich glaube, es sind so allgemeine gesellschaftliche Krisen gerade, die sich überall in der Veranstaltungsbranche europaweit niederschlagen. Ich habe das Gefühl, dass viele Clubs bald zumachen oder relativ schwierige finanzielle Zeit haben. Und ich hoffe, dass es irgendwie finanzierungsmäßig wieder ein bisschen bergauf geht und dass irgendwie Flächen erhalten bleiben und die Subkultur wieder ein bisschen mehr Orte bekommt. Ich glaube, so dass so viele kleine Sachen auch weiter wachsen können oder dass so viele auch ein bisschen alternativere Sachen ja einfach erhalten bleiben und die man auch weiter besuchen kann. Für dich als Veranstalter so generell in Halle, gibt es eine spezifische Sache, die du dir von der Stadtverwaltung vielleicht außerhalb von diesen spontanen Veranstaltungen noch wünschst? Eigentlich, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, aber dass ich so wenig wie möglich mit der Obrigkeit zu tun habe. Was braucht denn die Hallenser Veranstaltungsszene in der Zukunft? Also meiner Meinung nach vor allem Leute, die sich engagieren. Also viele Leute, die gerne feiern gehen, ist schön. Aber auch Leute, die Seiten wechseln und sagen, ich mach mal einen Einlass oder ich mach mal irgendwie Booking oder ich mach mal Awareness. Und gerade bei den Kollektiven, die jetzt gar nicht kommerziell arbeiten oder sowas, Clubs, sondern eher die halt einfach als Kollektiv Veranstaltungen organisieren, gibt es immer Fleißarbeiten. Es muss immer Leute geben, die Aufbau, Abbau machen, die Pfand zurückbringen, die Getränke einkaufen, die irgendwie mal Staubsaugen vorher in der Location und diese ganzen Sachen. Da ist meine Erfahrung, dass es da häufig dann an Personal fehlt. So. Und das wäre, glaube ich, der erste Punkt, der mir einfällt, dass Leute einfach Bock haben, sich einzubringen und Teil der Kollektive zu werden oder der Locations. Also gute Bar an sich, Fräulein August, OZ und so, oder das Cologne und guter Club, Bronzen oder Endlos, finde ich. Ja, das gleich. Ich glaube, wir haben alle diese eher sehr ähnliche Bubble da. Ja. Und ihr seid ja hier alle bei dieser Veranstaltung gelandet. Warum oder wünscht ihr euch irgendwas für Halle, weshalb ihr jetzt hier seid? Also ich bin halt selber auch Veranstaltungsreferent vom Stura und bin auch schon einfach Hallenser und will quasi, seitdem ich irgendwie angefangen habe, in die Partyszene einzutauchen in Halle, habe direkt mitbekommen, so, da muss ich irgendwie was ändern, man muss irgendwie aktiv werden. Und da ist das natürlich genau die richtige Gelegenheit. Also es ist grundsätzlich so, dass wir quasi auch mit einem Kollektiv, das heißt Frequenzfabrik, in Halle tätig sind und halt aber durch einen ziemlich schnellen Aufschwung noch nicht so richtig in der Szene Fuß fassen konnten. Und deswegen sind wir jetzt auch hier, um uns zu vernetzen und ein bisschen quasi zu schauen, was so bei anderen Kollektiven oder VeranstalterInnen abgeht. Genau. Wir haben jetzt am 5.12. unsere erste richtige eigene Party im Axon N in Leipzig, wo wir das Booking komplett selber gemacht haben, wo wir verschiedene größere, aber auch lokale DJs dabei haben. Also ja, wir veranstalten auch in Leipzig, aber unser Schwerpunkt liegt natürlich auf Halle und auf Halles Clubkultur. Und ihr würdet sagen, Halle ist auch eine gute Stadt dafür und hat auch eine gute Zukunft für sowas? Also ich würde schon sagen, definitiv so, gerade wenn du in die Städte, keine Ahnung, Erfurt, Chemnitz oder so auch Leipzig schaust, wo ja jetzt einiges auch zugemacht hat, ist gerade in Halle so, auch mit dem Drehkreuz und anderen Kollektiven wie Unterdruck und so, geht es schon gut ab. Also ich würde sagen, Halle ist da eine ziemlich bereicherte Stadt, ja. Am Ende ist es trotzdem eine Stadt, in der sich trotzdem also viel bewegen muss noch, weil vor allem auch die ganzen Clubs leider zumachen, weil halt auch die Dezibelgrenzen wirklich einfach viel zu gering sind. Was ist dein Lieblingsort in Halle im Nachtleben? Das Blendwerk, das ist in Halle Ost, Freienfelde oder fast schon, ich glaube Diemitz sogar schon. Da bin ich auch Mitglied im Verein, bin da eher so Fördermitglied, gebe da meine 10 Euro im Monat an Fördereuro aus und gehe da alle 2 Wochen zum Barabend und ich feiere sehr die Community da und liebe auch Halle Ost. Ja, gehört haben wir gerade Eindrücke des Nachtentfalter-Symposiums in Halle von diesem Wochenende. Zudem gehört zum Beispiel auch das Netzwerk Musikveranstaltende Halle. Und genau, die haben sich jetzt am Wochenende gemeinsam ausgetauscht. Und auch die Veranstaltungsorte und die lebendige Nachtkultur in unserer Stadt thematisiert und überlegt, wie kann man dafür sorgen, dass sie weiter am Leben bleibt und sich, naja, nachts entfalten kann. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, bin jetzt sehr traurig, dass ich das verpasst habe. Ja, und wir haben jetzt auch noch jemanden hier zu Gast im Studio. Lynn ist gerade vorbeigeschneit, aus der Studierendenredaktion. Und Lynn, du, deine Stimme haben wir gerade schon im Beitrag gehört. Du hast es ja besucht, das Event. Wie hat es dir denn gefallen? Was würdest du sagen? Ich fand es total spannend. Also ich selbst bin ja auch noch nicht so lange in Halle und kenne mich jetzt auch noch nicht so gut mit den Veranstaltungsorten aus, beziehungsweise mit der Zukunft. Aber es war total spannend, mal so dabei zu sein, wie auch von der Stadtverwaltung und einfach Mitarbeitenden diskutiert wurde, wo man in Halle einfach eine, ja, gute Zukunft für Veranstaltungsorte hat. Und ja, ich fand es irgendwie auch cool zu hören, was so die Lieblingsspots von den ganzen Leuten da war. Da konnte man hast du dir so ein paar notiert dann gleich für auf jeden Fall. Wochenenden? Ja. Hast du denn schon einen Lieblingsveranstaltungsort in Halle? Du bist ja noch nicht so lange hier. Ja, ich mag Radio eigentlich ganz gerne Radio Korax natürlich. Und ja, die Push finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Sonst, ich kenne von der ersten Woche so Bronson und so. Mhm. Ist eigentlich auch ganz cool, ja. Und du hast auch noch einen Song jetzt mitgebracht, um uns so stimmungsmäßig noch ein bisschen zu verorten in diesem Club-Thema oder Nachtkultur. Sexy Boy von Vegin. Ja, ich weiß es selbst nicht so genau. Aber gestern, als Felix und ich den Beitrag noch geschnitten hatten, hatten wir so ein bisschen, also Felix hatte vor allen Dingen das Lied reingebracht. Und ja, irgendwie hat es gepasst. Es ist nicht das Original, sondern ein Remix und kommt vielleicht auch nicht so gut im Club an, aber wir fanden es trotzdem irgendwie passend. Dankeschön. Studierendenradio auf der 95,9.

In den Proben war natürlich so alles noch ein bisschen provisorisch, also das Bühnenbild oder das Licht. Und das wird ja jetzt nochmal so richtig, oder vor allem Licht und so Effekte, nochmal ganz anders, wenn wir jetzt in den Raum gehen, wo wir dann spielen. Und darauf freue ich mich auch, weil das, glaube ich, nochmal auch für mich selber, sowohl vom Zuschauen, aber auch für mich selber einfach mich nochmal mehr in die Geschichte reinholt und alles so ein bisschen realer macht. Ja. Ich finde, du hast, als du gerade Effekte angesprochen hast, musste ich so ein bisschen daran denken. Also Torben hat das vorhin mal, glaube ich, so ein bisschen angesprochen, dass es sich ja dabei irgendwie um ein musikalisches Theaterstück handelt oder eine Art Musical. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich weiß nicht, ob ich Musical sagen würde. Ja. auf jeden Fall, ja, ist die Musik zentral. Also wir haben eben Live-Musik, zwei Musikerinnen auf der Bühne, die live singen und loopen mit der Loopstation und Klavier spielen, genau, E-Gitarre. Und ich singe nicht dazu den Text, deswegen hat es jetzt nicht so Musical-Vibes, aber es ist eben sehr viel von Musik begleitet und ich würde sagen, das macht auf jeden Fall viel die Atmosphäre vom Stück aus und genau, mit Musik, aber auch mit Sounds und Tönen vom Vulkan und ja. Es würde mich jetzt noch am Ende irgendwie voll interessieren, aber ich glaube, das müsst ihr nicht beantworten, weil das sollen vielleicht ja auch die Leute dann in Person sehen am Wochenende. Aber werden wir einen Vulkan im Szenenbild dann erblicken können? Oder mehreren oder je nachdem, also ja, was man denkt, was ein Vulkan ist. Vielleicht wird das noch offen bleiben. Das ist wunderbar mystisch, die Antwort. Ja. Pia, hast du noch was? Ich hätte noch ein paar Rahmeninfos für alle, die jetzt interessiert sind und Lust haben, das Theaterstück Maria und der Vulkan von den Vulcan Girls zu sehen. Die können ab Freitag oder am Freitag, am 28.11. diese Woche, um 20.30 Uhr ins WUK-Theaterquartier gehen. Holzplatz 7a ist das. Außerdem könnt ihr am Samstag, also am darauffolgenden Samstag und am Sonntag jeweils auch, also nee, Samstag 20.30 Uhr und Sonntag 18 Uhr das WUK-Theater besuchen, das Stück sehen. Die Tickets kosten 7 Euro, 10 Euro oder 17 Euro. Da habt ihr freie Preiswahl. Und wir hatten jetzt zu Gast bei uns Ria von, also als Schauspielerin und Nina Sturm als Regisseurin. Danke, dass ihr da wart. Danke euch. Danke. Und wir machen jetzt musikalisch kurz weiter. Und zwar mit einem Song. Ich weiß noch nicht, welchen Song. Habt ihr vielleicht einen Song dabei oder einen Wunsch? Ja. Könnt ihr Party Girl anspielen? Mhm. Ja, natürlich. Gibt es den bei einer Musikstreaming-Plattform, die wir jetzt nicht benennen, aber die du vielleicht erkennst? Ja. Und ist der von Michelle? Ja, ja, weil die wird nämlich ein bisschen anders, aber im Stück auftauchen. Dann viel Spaß mit Party Girl. Doesn't matter what you create, if you have no fun. Pretty girl, put down your pen, come over here, I'll show you how it's done. I can dance, I can drink, in the dark, it's all a trick. across the room, across the street. I'm in the moment, can't you see? I'm a party girl, do a twirl. See my eyes, throw a glance, can't you see? I'm a natural. Life of a party girl, funny girl, make you laugh, want me bad. Now I feel so much better. In the back of a car, I just met them tonight and I feel like such a star. What's your name? What's your art? Nobody knows about my broken heart. Yes, I'm a party girl, crazy girl. See my lips, how they move. Can't you see I'm a natural? Life of a party girl, sexy girl. I used to be so fragile, but now I'm so wild. What did you do last night? Oh, I was out so late, now I'm so tired. What did you do last night? Oh, I was out so late, now I'm so tired. I'm a party girl, do a twirl. See my eyes, throw a glance, can't you see I'm a natural? Life of a party girl, funny girl, make you laugh, want me bad. Now I feel so much better. I used to cry, but now I don't have the time. I used to be so fragile, but now I'm so wild. I used to cry, but now I don't have the time. I used to be so fragile, but now I'm so wild, so wild. Ja, gehört haben wir gerade Party Girl, was wir in so oder so ähnlich in abgewandelter Form quasi mit anderem Namen, nämlich Vulcan Girl, im Theaterstück Maria und der Vulkan im WUK-Theater am Freitag, Samstag oder Sonntag hören werden. Und falls ihr es dieses Wochenende nicht schaffen solltet, habt ihr die Chance, im Februar 2026, also Anfang Februar, ich glaube nochmal zwei Veranstaltungen in Leipzig in der Passage Ost zu besuchen. Ja. Und wir haben uns gerade gewünscht, irgendwie, der Song war ja richtig schön auf jeden Fall, aber wir wollten irgendwie was musikalisch jetzt ein bisschen eine andere Stimmung oder so trifft. Und ich habe dich gefragt, Pia, was es da so gibt. Und du hast jetzt mir was empfohlen, nämlich Manfred Krug. Warum? Ich habe dir nicht Manfred Krug empfohlen. Ich habe dir einen Song von Manfred Krug empfohlen, und zwar, wenn es draußen grün wird. Der wurde mir reingespült, sage ich mal, ja. Und mit Blick nach draußen in diesen Schneematsch, der jetzt mehr oder weniger verblieben ist, von dem ja doch sehr, sehr schön, von der sehr schönen Überraschung gestern Abend. Ja, davon ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, die Stimmung ist ein bisschen im Keller jetzt dadurch vielleicht. Ja. Und da finde ich dieser Song, wenn es draußen grün wird, von Manfred Krug, der kann uns dabei helfen, könnte zumindest, uns wieder gedanklich in den Frühling zu beamen. Und er bereitet uns auch wunderbar vor, gleich ist es ja 6:10 und das heißt hier bei Radio Korax am Montag immer Vogel der Woche. Vogel der Woche. Aber erstmal Manfred Krug.

Hat ja jeder schon mal so einen Eindruck bekommen. Aber wir warten einfach ein paar Jahre ab und dann gibt's diese krasse Landschaftstransformation ja nochmal. Dann ist sie auch kein Wintergast mehr, unsere Samtente, sondern Dauergast, der Vogel der Woche, die Ente, die die Eiszeit verpennte. Vogel der Woche. Er pointiert wie immer, dafür lieben wir ihn, den Vogel der Woche. Die Ente ist ja mein Lieblingsvogel. Wirklich? Würde ich schon sagen. Ich sehe die Ente eigentlich gar nicht so richtig als Vogel, weil die halt irgendwie, die ist halt immer die sind so. Dinosaurier. Na, die Dinosaurier stammen ja auch von den Vögeln ab. Hab ich auch gerade gedacht. Die hatten ja auch Federn, Dinosaurier. Ja. Was geht denn heute noch bis um 19 Uhr hier im Studierendenmagazin so? Wir haben eigentlich noch richtig tolle Themen. Man sollte vielleicht noch dranbleiben, oder? Ich denke schon, ja. Gleich ist ja irgendwie Klausur irrelevant. 18 Uhr, 18.05 Uhr, mal schauen. Was ist denn das eigentlich, Torben? Das ist so ein Magazin im Magazin. Mann, immer dieser Spruch, das sagen wir immer. Klausur irrelevant ist ein Magazin, wo wir Kurzmeldungen und Veranstaltungshinweise versammeln, die uns als Studierende hier bei Radio Korax beschäftigen. Und wir haben auch immer ein Fokusthema. Heute mit Professor Dr. Dobner, die über Verteidigung der Demokratie, über diese Projektwoche einen Rückblick mit uns darauf werfen wird. Und danach haben wir auch noch ein sehr spannendes, protestlastiges Thema und mit Serbien. Genau, wir blicken zurück. Also ja. Es hat sich ja jetzt vor kurzem gejährt, der Jahrestag der Proteste in Serbien. Und genau, wir ziehen eine kleine Bilanz. Und zum Schluss, weil wir es am Anfang irgendwie nicht die richtige Datei hatten, gibt es noch was Informatives zu der Grokipedia, von Elon Musk geschaffen als Alternative für Wikipedia, mit KI unterstützt. Ja, das erwartet uns hier noch in der nächsten Stunde. Aber erstmal möchte ich einen Song mit euch teilen. Wann streitst Dab? Dab. Wann streitst du eigentlich, aber wann streitst Dab, weil es die Dab-Version ist? Ja, das ist so Dab-Version und Torben, das ist so ein Ding, wo ich mich eigentlich immer so ein bisschen sträube, die Dab-Version, muss man ja mögen. Na, und Torben. Aber die ich raussuche, sind ja immer hörenswert. Wie zum Beispiel die Dub-Version von der Tonstein und Tonsteine Scherben. Ja. Wunderschön. Aber jetzt erstmal Jack Palmer, Palminger und Aerobic. Die Aufbruchsgeister, die Überallsamen erkennen, die Fehlschläge nicht zu ernst nehmen und immer das Gute benennen. Nicht die, die die Zukunft auswendig kennen, Begeisterung als Naivität anschauen und dir ihre altbekannten Ängste als Ratschläge verpackt um die Ohren hauen. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich liebe die, die den Einfall ausprobieren, der Erfahrung ein Schnippchen schlagen, zwischen Misserfolgen heil hindurchschlängeln und deren Augen leuchten, wenn sie fragen. Nicht die, die denken, es lohnt sich doch nicht, die alles schon immer gewusst haben, die sagen, wozu, es macht doch keinen Unterschied, und ihre Neugier mit Erfahrungen begraben. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Wann strahlst du? Wann strahlst du? liebe die, die staunen können. Über die Blume auf dem Schrott. Die lieber im Jetzt als im Morgen leben. Und die einfach austreten aus dem Trott. Nicht die, die im Vielleicht und im Irgendwann alle Energie vergraben und sich mit Grauen Trübsinn ganz einbalsamiert haben. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Wann strahlst du? Wann strahlst du? Klausur irrelevant. Studentisch, kritisch, informiert. Ja, herzlich willkommen zu unserem Magazin im Magazin Klausur irrelevant. Wir starten jetzt erstmal rein mit den Kurzmeldungen. Regional geht es los. Die Linke in Halle Saale hat am Samstag ihre Direktkandidaten für die kommende Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September 2026 nominiert. Dabei betont die Partei die Bedeutung eines ehrlichen Wahlkampfs sowie eines solidarischen, demokratischen Miteinanders. Die vier Direktkandidierenden der Linken in Halle setzten Schwerpunkte in den Themen soziale Gerechtigkeit, bezahlbares Wohnen, gute Bildungs- und Betreuungsstrukturen sowie eine faire Finanzierung von Kommunen, Hochschulen und sozialen Angeboten. Im Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt sind bis März 2026 insgesamt 45 Verhandlungstage geplant, an denen rund 200 Beteiligte mitwirkten. Die bisherigen Verhandlungstage behandelten unter anderem Aussagen von Polizeikräften zum Tatort, Funden im Tatfahrzeug sowie zur Festnahme und Vernehmung des Angeklagten. Diese selbst zeigt seit Prozessbeginn kaum Regung, während viele Nebenkläger emotional reagierten. National. Laut dem neuen Lagebild des Bundeskriminalamts ist die Gewalt gegen Frauen im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Insgesamt wurden fast 266.000 Fälle häuslicher Gewalt registriert, rund 10.000 mehr als im Vorjahr. Politik und Sozialverbände fordern angesichts der Zahlen zusätzliche Schutzmaßnahmen, mehr Frauenhausplätze und eine gesicherte Finanzierung der Hilfsstrukturen. Unterstützung erhalten Betroffene beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter 116016. International. Der G20-Gipfel verabschiedete trotz der Abwesenheit mehrerer Staatschefs eine gemeinsame Erklärung, in der verstärkte internationale Zusammenarbeit, Klimaschutz und erneuerbare Energien betont werden. Die Teilnehmer bekennen sich zu Frieden gemäß der UN-Charta, zur Achtung der Menschenrechte und zu einer sicheren, geopolitisch unabhängigen Versorgung mit wichtigen Rohstoffen. Die Erklärung wurde entgegen dem Wunsch der boykottierenden USA beschlossen, deren Präsident Trump seine Absage mit unbelegten Vorwürfen gegen Südafrika begründet hatte. Die Demokratie in Deutschland steht unter Druck und damit herzlich willkommen hier zum Im-Fokus-Thema im Magazin Klausur irrelevant. Wir haben jetzt hier die Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Petra Dobner zu Gast, die auch geschäftsführende Direktorin des Instituts für Politikwissenschaft an der MLU ist. Und zuletzt in öffentlichkeitswirksam in Erscheinung getreten ist, würde ich sagen, mit der Organisation der Projektwoche in Verteidigung der Demokratie, die Ende Oktober und Anfang November stattgefunden hat. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau Dobner. Hallo. Wir wollen heute so einen kleinen Rück- und Ausblick bieten von der Projektwoche. Ich persönlich habe auch mal hier im Bachelor Politikwissenschaft studiert, das ist gar nicht so lange her. Und ich kenne die Veranstaltung noch unter dem Titel Wehrhafte Demokratie. Heute ist es in Verteidigung der Demokratie. Heißt das irgendwie, wir sind jetzt an einem anderen Punkt und müssen anders über die Gefahren durch rechte Bestrebungen reden? Oder haben Sie den Eindruck, als unter anderem mitverantwortliche Organisatorin, dass wir anders darüber sprechen müssen? Ich weiß nicht, ob wir anders darüber sprechen müssen, wenn Sie darauf abzielen, was eigentlich die Verschiebung von Wehrhafte zu Inverteidigung beinhaltet. Unter dem Konzept der wehrhaften Demokratie versteht man eigentlich so ein ganz bestimmtes Repertoire an Maßnahmen, Möglichkeiten des Grundgesetzes, sich gegen Feinde der Demokratie sozusagen selbst zu schützen. Also wie zum Beispiel das Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, und Artikel 20, der die Prinzipien der Bundesrepublik Deutschland, Sozialstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit etc. festlegt, dass diese beiden Artikel durch den Artikel 79 geschützt sind, die sogenannte Ewigkeitsklausel, die besagt, Artikel 1 und 20 dürfen nicht verändert werden. Und von dieser Art gibt es eine ganze Reihe von Vorkehrungen, die im Grundgesetz selber getroffen werden, wie zum Beispiel die Möglichkeit des Parteienverbots oder des ganz extrem der Verwirkung der eigenen Grundrechte und so weiter und so weiter. Aber man versteht eben unter dem Begriff der wehrhaften Demokratie vor allem, wenn auch nicht ausschließlich, dieses Instrumentarium. Und wir sind heute weiter aufgefordert, nicht nur darauf zu vertrauen, dass das Grundgesetz die Demokratie schon verteidigen wird, sondern dass wir selber aktiv werden müssen, um unsere Demokratie zu schützen. Und das steckt eigentlich in dieser leichten Verschiebung. Also die Verteidigung der Demokratie schließt die Wehrhafte ein. Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist es gar nicht so, die Namensänderung der Reihe ist jetzt gar nicht wegen einer Analyse, dass es jetzt gefährlicher ist dieses Jahr als letztes Jahr? Ja und nein. Also es war letztes Jahr auch schon gefährlich und es wird immer gefährlicher, je näher wir den September 26 kommen, also der Landtagswahl, weil mit den Möglichkeiten der Wahl natürlich auch die Möglichkeiten realer Machtveränderungen verbunden sind. Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, die Lage war letztes Jahr auch schon dramatisch, weswegen wir ja letztes Jahr auch schon angefangen haben, diese Projektwoche zu veranstalten. Was haben Sie so mitgenommen aus der Woche? Was war so der vielleicht eindrücklichste oder wichtigste Punkt, den Sie kennengelernt oder selbst auch als programmgestaltende Person gesetzt haben? Vielleicht sage ich mal kurz, was wir überhaupt gemacht haben. Wir haben einerseits im Institut für Politikwissenschaft, ich glaube, so gut wie alle Lehrveranstaltungen umgestellt auf das Thema in Verteidigung der Demokratie und haben sozusagen außerhalb dessen, was wir normalerweise machen, Wahlsystem oder Regierungssystem, in allen Veranstaltungen das ins Zentrum gestellt und über zum Beispiel auch wehrhafte Demokratie gesprochen. Wir hatten Leute von außerhalb, die gekommen sind, die über Gefährdung der Medien gesprochen haben und so weiter und so weiter. Dann, daran haben sich auch andere Institute beteiligt, die Kunstgeschichte, die Geschichte, aber auch die Sprechwissenschaften und andere, ich will sie gar nicht, kann sie auch gar nicht alle aufzählen, die Ähnliches in ihren Bereichen gemacht haben. Und dann hatten wir studentische Veranstaltungen, die Institutsgruppe hat sich da engagiert unter anderem. Und dann hatten wir einen dritten Block, der in drei Abendveranstaltungen, drei Diskussionsveranstaltungen, die wir durchgeführt haben zur Frage, was wäre wenn, Sachsen-Anhalt vor der Wahl, Angriff auf die Wissenschaft, was passiert eigentlich mit dem Wissenschaftssystem und eine sehr schöne Veranstaltung zum Thema Hoffnung Ost, dass Björn Fiebelkorn und Jan-Niklas Reiche, die beide bei mir am Lehrstuhl sind, vorbereitet haben, zusammen mit dem Zukunftszentrum. Das war so Ihr persönlicher Highlight, die Frage war nach dem Lichtblick. Also einerseits, man kann ja angesichts dieser Prognosen und angesichts der auch jetzt schon sich verschiebenden Diskurslinien mehr als depressiv werden, wenn man die politische Lage guckt. Da muss man nicht nur nach Sachsen-Anhalt gucken, da kann man auch auf Deutschland gucken und auf Europa und auf die ganze Welt letztendlich. Und sich in so einer Woche zusammenzufinden und mit vielen internen, aber auch sehr vielen externen Teilnehmerinnen darüber zu diskutieren, dass die Verteidigung der Demokratie eine wichtige Sache ist, wird vielleicht am Ende nicht ausreichen, aber sie wird etwas stärken, was wir alle brauchen, nämlich Zuversicht, dass man doch was tun kann. Und das war, glaube ich, in der Summe durchaus ein Highlight. Mhm. Und ein zweites, das hat mich persönlich sehr bewegt, das Institut für Kunstgeschichte hatte den Omnibus für direkte Demokratie organisiert, der auf dem Campus stand. Und dazu gehörte, dass, ich glaube, Johannes heißt er mit Vornamen Stüttgen, Assistent von Beuys, einen Vortrag gehalten hat, wo er so anderthalb Stunden eigentlich ohne große Unterlagen erklärt hat, was die Rolle der Kunst ist bei der Verteidigung der Demokratie. Und er hat eine Sache gesagt, die mich wirklich sehr beschäftigt, nämlich, dass er aufgezählt hat, was wir alle aufzählen könnten. Die alten Mittel helfen nicht mehr, die Krise ist riesig, alles ist irgendwie sozusagen, alles geht den Bach runter. Und dann hielt er kurz inne und sagte, das ist ein toller Moment, weil das ist der Moment, in dem die Kunst, in dem wir wissen, wir sind am Ende unserer Ideen, wir müssen neue Ideen finden. Und das fand ich sehr aufmunternd im Sinne von, lasst uns mal wieder neu nachdenken, was wir denn tun können. Und vor allem heißt es auch, lasst uns nicht die Flinte ins Korn werfen. Ja, Sie haben vorhin auch schon so angesprochen, dass es teilweise sehr depressiv macht, in die Lage der oder die aktuelle politische Lage zu beobachten. Das ist sicherlich ein schöner Moment gewesen. Und Sie haben auch angesprochen, dass es so diese Podien auch gab. Das war also von Personen, die die Veranstaltung, die Projektwoche besucht haben, habe ich unter anderem gehört, dass das so ein Höhepunkt auch war, dieses Podium mit den Professorinnen der Politikwissenschaft zur Frage, was machen wir denn, wenn in Sachsen-Anhalt nächstes Jahr eine Regierung gewählt wird und danach sich eine Regierung bildet mit rechtsextremer Beteiligung. Was passiert denn? Und vielleicht ist das auch irgendwie eine spannende Expertise, die Sie mitbringen, gerade so als Geschäftsführerin der Politikwissenschaft des Instituts, genau. Was denken Sie, womit ist denn zu rechnen, so mit Angriffen von rechts auf die Wissenschaftsfreiheit oder was passiert vielleicht auch jetzt schon? Also wenn man die vergangenen Wahlprogramme liest oder das Grundsatzprogramm oder das Programm zur Bundestagswahl oder Reden sich anschaut, das kann jeder auch machen, in der Parlamentsdokumentation, dann ist eigentlich ganz klar, die AfD hat ein Wissenschaftsprogramm und das sieht Einschneidungen an ganz verschiedenen, auf ganz verschiedenen Ebenen vor. Also es geht einerseits gegen Personen, gegen ausländische Studierende, wo dann erstmal diskutiert wird, ob man die Studiengebühren erhöhen könnte. Aber natürlich auch gegen non-binäre Personen, gegen Frauen sowieso. Das Programm ist einfach antifeministisch oder auch antifrauen. Ich muss gar nicht jetzt von Feminismus reden, aber es ist ein in der Tendenz absolut frauenfeindliches Programm. Es geht also gegen Personen, es geht gegen bestimmte Inhalte, auch das ist klar. Das betrifft die Genderforschung, das betrifft die Klimaforschung, das betrifft Postkolonialismus. Auch das wird in allen Bereichen klar. Dann geht es drittens gegen bestimmte Fächer. Das hängt mit dem zweiten einerseits zusammen, aber nicht komplett. Wenn es eben darum geht, sozusagen die Germanistik völkisch umzudeuten oder die Sozialkunde sozusagen wegzubringen von irgendeinem demokratischen Konsens oder eben auch gegen die Ethnologie, wenn es um Kolonialismus oder Postkolonialismusstudien geht und so weiter und so weiter. Also bestimmte Fächer werden da sicherlich auch im Fokus stehen. Und dann viertens wird auch klar, es geht auch gegen die Strukturen. Also es geht gegen die Gruppenuniversität, das ist ganz klar, Zitat, das werden wir abschaffen. Oder eben auch die Gleichstellung, wo die Formulierungen ähnlich sind wie in Bezug auf die Windkraftanlagen. Das wird die AfD weghauen. Das wird sie nicht können. Also das ist ja der nächste Punkt. Das wird nicht so einfach sein. Immerhin haben wir rechtliche Grundlagen, die nicht nur in Sachsen-Anhalt gemacht werden. Aber die Möglichkeiten, Druck auszuüben, sind natürlich trotzdem groß. Und sei es nur durch Einschüchterungen auf verschiedenen Ebenen, wie es im Grunde jetzt ja auch schon passiert. Und welche Rolle, wo verorten Sie sich auch so als vielleicht Forscherin? Also manchmal, so wenn man vielleicht auch einen Blick von außen auf so eine Universität hat, dann spricht man ja auch von vermeintlich neutraler Wissenschaft oder von so einer Neutralitätsrolle. Wo sehen Sie sich so als Politikwissenschaftlerin in dem aktuellen politischen Diskurs? Die Politikwissenschaft ist nach 1945 mit dem klaren Auftrag neu formiert worden, Demokratiewissenschaft zu sein. Das heißt, und das sehe ich, da sehe ich gar keinen Widerspruch zur Neutralität, sondern es ist erstmal eine normative Aufgabe zu sagen, wir machen nicht da irgendwas und forschen nicht irgendwie rum, sondern wir tun das mit dem Ziel, die Demokratie zu stärken und zu fördern und zu bewahren. Und das mag jetzt nicht jede und jeder meiner Kolleginnen am Institut schon, aber in der weiten Bundesrepublik oder sonst wie tun. Wir haben auch sehr viel positivistische Strömung, aber für mich ist eigentlich klar, das ist der Auftrag der Politikwissenschaft und das ist darin auch mein Auftrag. Und das heißt, dass wir uns dafür einsetzen werden und müssen. Zuletzt, also wir haben jetzt viele Rückblicke, viele Ausblicke gemacht. Gerade im Vorgespräch haben wir nochmal darüber gesprochen, dass diese Projektwoche in Verteidigung der Demokratie, die ist jetzt quasi ja auf eine Art vorbei in der Form, wie sie jetzt stattgefunden hat, aber es geht noch weiter. Was erwartet uns denn in den nächsten Monaten und vielleicht auch so, wer kann daran teilnehmen? Also sind es nur Studierende oder? Ja. Also wir haben, erstens, es gibt eine Website www.inverteidigungderdemokratie.de und dort werden wir auch weitere Veranstaltungen, die wir in Zukunft planen, bekannt geben und vielleicht auch noch andere Dinge tun. Wir diskutieren da gerade drüber. Es gibt so einen kleinen Vorbereitungsgruppe. Neben den beiden genannten ist auch Elias Koch dabei, auch Mitarbeiter im Institut. Und wir vier treffen uns regelmäßig und überlegen, was als nächstes zu tun ist. Aber wer kann daran teilnehmen? Also erstens, wenn wir Veranstaltungen machen, sind alle eingeladen. Alle Studierenden, alle Bürgerinnen dieser Stadt, alle, die es interessiert, sind herzlich eingeladen, dazuzukommen und mitzumachen. Zweitens, auch was die Organisation von Veranstaltungen betrifft, können sich alle bei mir oder bei Elias melden, sozusagen Menschen, die guten Willens sind, mit uns zusammen solche Veranstaltungen vorzubereiten und durchzuführen. Wir sind da auch im Gespräch, sowohl mit städtischen Partnerinnen als auch mit studentischen und haben jetzt nicht vor, das alles alleine zu machen. Und was wir im Augenblick, wir haben so ein ganzes Spektrum von Sachen. Wir haben uns auch, muss ich auch dazu sagen, ein bisschen zurückgehalten in dieser einen Woche, weil ja gleichzeitig das Wir-Festival, von dem wir auch Teil sind, stattfand. Und wir wollten uns jetzt da nicht sozusagen alle miteinander überschlagen und uns wechselseitig sozusagen Konkurrenz machen im selben Anliegen quasi. Und deswegen haben wir bestimmte Sachen, über die wir schon nachgedacht hatten, auf ein bisschen später verschoben. Wie zum Beispiel, wir werden noch mal ausführlich diskutieren müssen, glaube ich, über das, was heißt eigentlich Wissenschaftsfreiheit und wie weit grenzt sich eigentlich Wissenschaftsfreiheit von Meinungsfreiheit ab und was ist von dem einen und was ist von dem anderen gedeckt und wie geht es zusammen. Aber wir haben auch Formate im Blick, wie so eine Veranstaltungsserie, das politische Buch, was gar nicht jetzt politikwissenschaftliche Bücher sein müssen, sondern wir wollen es auch mit literarischen Büchern sozusagen kombinieren, also so einen Mix machen aus sehr unterschiedlichen Genres von Büchern und einige andere Sachen, die wir gerade noch so hin und her diskutieren. Mhm. Aber zurück zur Frage, wer kann mitmachen? Alle. Gebt den Aufruf gerne weiter, alle, die guten Willens sind. Nicht alle, aber alle, die guten Willens sind. Und welcher Zeitraum noch ganz kurz, Wann kann man mit neuen Veranstaltungen rechnen, die denn angekündigt werden oder wann kann man die besuchen? Ich denke, dass wir, also jetzt gehen wir ja erstmal dem Jahresende zu, was diese Reihe, also wir wollten schon noch irgendwas machen, bevor das Semester zu Ende geht. Also ich vermute ich mal im Januar kommen wir vielleicht nochmal mit irgendwas raus, aber definitiv im Sommersemester. Das sagt Professor Dr. Petra Dobner hier im Gespräch über die Projektwoche in Zukunft in Verteidigung der Demokratie. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke Ihnen auch. Ja, und mit anderen Veranstaltungen geht's jetzt auch weiter. Falls ihr schon immer mal stricken lernen wolltet oder einfach nach einer Gruppe sucht, mit der ihr zusammen mit anderen Handarbeit machen könnt, dann ist morgen euer Tag. Im Push in der Pushkinstraße 22 könnt ihr morgen, naja, euer neues Gehirnjogging entdecken oder Meditationstechnik oder, naja, vielleicht auch einfach nur it yourself doen. Das Push lädt alle Menschen ein, die häkeln, knüpfen, sticken oder andere Handarbeit machen wollen. Bringt eure Projekte mit und gerne interessierte FreundInnen morgen um 19 Uhr im Push in der Pushkinstraße 22. Ebenfalls morgen ist der Tag gegen Gewalt an Frauen. Manche politische Gruppen nennen ihn auch Tag gegen Gewalt an Flinter. Und so gibt es morgen auch mehrere Veranstaltungen. Zum Beispiel hat das Soli-Netz und die Internationale Jugend um 16 Uhr eine Kundgebung am Leipziger Turm. Und kurz darauf um 17.30 Uhr startet am Leipziger Turm die Demo am Tag gegen Gewalt an Flinter vom feministischen Bündnis 8. März Halle. Und FIO, was bedeutet Flinter in die Offensive, Halle, die veranstalten diese Demo, um gegen die alltägliche Gewalt gegen Flinter laut zu werden, denn Gewalt an Flinterpersonen ist kein Einzelfall, es ist die Normalität im Patriarchat, in dem wir leben. Das letzte Aktionstraining vor der Demo in Gießen findet am Mittwoch, den 26.11., am Waisenhausring 2 in Halle statt. In Gießen will sich am Samstag die AfD-Jugend neu gründen und zusammen wollen dort verschiedene politische Gruppen mit Hilfe von zivilem Ungehorsam verhindern, dass sich der rechtsextreme Parteinachwuchs organisieren kann. Widersetzen bietet deshalb mit dem Aktionstraining die Möglichkeit, informiert und vorbereitet auf die Demo zu gehen. Besprochen wird zum Beispiel der Umgang mit dynamischen Situationen und wie man aufeinander Acht geben sollte. Die VeranstalterInnen betonen, dass man keinerlei Vorkenntnisse braucht, aber ein bisschen Snacks, Getränke und Zeit bringen sollte. Mittwoch am 26.11. von 17 bis 21 Uhr im Waisenhausring 2. Für Bewegungsbegeisterte und für die, die sich selbst verteidigen können wollen, findet an den nächsten drei Freitagen, dem 5.12., 12.12. und 19.12. immer von 19 bis 21 Uhr ein Selbstverteidigungskurs für junge Frauen und queere Menschen statt. Das Ganze wird vom Trendsportring im Offspace veranstaltet und trainiert wird da vor allem die Körperwahrnehmung, das Selbstvertrauen und die Handlungssicherheit. Unabhängig von Erfahrung, Fitness oder Voraussetzung könnt ihr gerne mitmachen, wenn ihr zwischen 14 und 27 Jahren alt seid. Am 5.12. und 19.12. je von 19 bis 21 Uhr im Offspace, dem Raum für Bewegung und Subkultur in der Berliner Straße 243 in Halle. Morgen geht's in Halle auch los mit Weihnachtsmärkten und falls ihr es weniger rummelig wollt, aber dafür künstlerischer oder DIY mögt, ist der Wintermarkt in der Passage 13 vielleicht was für euch. Ihr könnt auch selbst einen Stand anmelden. Der Wintermarkt findet vom 17. bis 20. Dezember statt auf dem Fortplatz des Neustadtcenters in Halle. Mehr Infos findet ihr zum Beispiel auf Instagram unter passage.13. Klausur irrelevant. Studentisch, kritisch, informiert. Ja, das war's hier mit Klausur irrelevant. Wir machen eine kleine musikalische Pause. Aber ich krieg gerade noch rein, dass es noch einen Hinweis gibt. Nein? Nein, ich möchte mir einen Song gerne aussuchen. Mhm. Darf ich? Ja. Ich habe nämlich einen passenden Song, wie ich finde. Das ist ein Kommentar von der Berliner Band, die es nicht mehr gibt leider, The Shocks. Die machen so, naja, so Post-Punk, Pop-Punk. Und der Song heißt Matrikelmicha. Es ist ein Kommentar zu Studierenden. Damit das hier Lehrer, die die Türen schließen. Und ich hasse die Reichen, die ihr Leben genießen. Ich kann gehen, wohin ich will, doch davon hab ich keinen Nutzen. Weil sie mich auf München verjagen, mich in Hamburg beschmutzen. Finde keinen Schlaf, spät in der Nacht. Diese Welt ist nicht für mich gemacht. Ich hasse die Lebenden, weil sie mich verdrießen. Und ich hasse die Toten, weil sie mich verließen. Ich hasse die Teufel mit ihren Werten. Und ich hasse die großen Häuser und ihre Vorgärten. Ich hasse die Leute, die sich alles erlauben. Und ich hasse die Fabriken, weil sie mich auslauben. Ich finde keinen Schlaf, spät in der Nacht. Diese Welt ist nicht für mich gemacht. Die auf mich herabschauen. Und ich hasse die Leute, die die Armen beklauen. Ich hasse die Leute, die mich kontrollieren. Ich verstehe die Menschen, die die Nerven verlieren. Ich hasse den Schnaps, weil er mich belügt. Und ich hasse die Wahrheit, weil sie mir nichts gibt. Ich finde keinen Schlaf, spät in der Nacht. Diese Welt ist nicht für mich gemacht. Superpunk. Heute begann in Serbien ein Prozess gegen 12 AktivistInnen aus Novi Sad. Sie sind angeklagt wegen eines angeblichen Angriffs auf die verfassungsmäßige Ordnung Serbiens. Doch das einzige Beweismittel scheint ein aufgezeichnetes Gespräch zu sein, welches nicht nur ohne laufende Überwachung der AktivistInnen aufgezeichnet wurde, von den Behörden, sondern auch vor der Anklage des staatstreuen, den staatstreuen Medien zugespielt wurde. Die Initiative Lasst sie alle raus ruft zur Solidarität auf und vermutet, dass die 12 AktivistInnen stellvertretend für die gesamte Bewegung verurteilt werden sollen. Diese ist seit November 2024 im Lande aktiv und das Regime von Alexander Vucic, welches diesen Prozess zum Diskreditieren der Bewegung nutzen möchte, konnte trotz der immer weiter angewachsenen Proteste bis heute im Amt bleiben. Die Frage, die niemand beantworten kann, ist, wie lange noch? Denn die Proteste gehen immer weiter und fordern konsequent demokratische und transparente Neuwahlen. Auch die EU hat im Oktober nun demokratische Reformen angemahnt und ein Ende der staatlichen Unterdrückung des Protests. Auch. Das Regime von Vucic hat daher seitdem aber seine Reaktion nur noch verschärft. The lot of repression of the country increased. Die Repression hat seit April generell zugenommen, insbesondere aber in den letzten 4 Wochen seit dem 1. November. Ich denke, das liegt daran, dass die Regierung erkannt hat, dass die Menschen auch nach einem Jahr nicht aufgegeben haben. Das beobachtet Hanna, eine serbische Studentin, welche in der Diaspora lebt und sich trotzdem bei den Protesten in Serbien einbringt. Doch ein Abflauen der Bewegung nach 13 Monaten, wie man es eigentlich vermuten würde, über so viel Zeit, sieht sie nicht. It has been really complicated in the past few months. Die letzten Monate waren wirklich kompliziert, aber ich glaube, seit der Gedenkfeier zum 1. Jahrestag der Tragödie hat sich vieles verändert und es ist eine Art neue Energie entstanden. And it brought some kind of the new energy in the moment. In ihrem Rückblick auf das vergangene Jahr stellt Hanna klar, dass was die Protestbewegung gemacht hat, ein erster Schritt im Kampf für die Zukunft von Serbien ist. Meaning that we managed to brought people together, to bring people together, which is really important for the nation that has been Es ist uns gelungen, Menschen zusammenzubringen, was für eine Nation, die langsam die Hoffnung auf eine bessere Zukunft für dieses Land aufgegeben hatte, wirklich wichtig ist. Wir haben Solidarität geschaffen und Unterschiede zwischen uns überwunden, egal ob es sich um ethnische oder religiöse Unterschiede handelt. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Bewegung die Menschen dazu gebracht hat, zu sagen, okay, wir haben vielleicht nicht denselben religiösen Glauben oder gehören nicht derselben ethnischen Gruppe an, aber wir stehen dennoch gemeinsam dafür ein. Allein das zu erreichen, ist keine Selbstverständlichkeit und ist der Verdienst vor allem der Studierenden im Land, welche als erstes sich organisiert hatten und mit Universitätsbesetzungen und vielfältigen Aktionen den Stein ins Rollen gebracht hatten. Ihnen gelang es auch, SchülerInnen zu mobilisieren und auch mehr und mehr Menschen aus der Gesamtbevölkerung, immer eingebunden durch Vollversammlungen in die zu treffenden Entscheidungen. Heute unterstützen mindestens 50% der Menschen in Serbien die Forderung der Bewegung nach Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Doch die gesamte Gesellschaft zu ändern, so Hanna, dafür reicht eine Studierendenbewegung nicht. Und sie muss sich jetzt weiterentwickeln. Weil die Studierendenbewegung keine politische Organisation ist. Auch deswegen wurden vor wenigen Wochen die Universitätsbesetzungen beendet. Um als politischer Akteur tatsächliche Veränderungen herbeizuführen, ist die Bewegung jetzt breiter aufgestellt und hat auch für eine kommende Wahl, welche sie seit Monaten einfordern, eigene Wahllisten aufgebaut. Dass überhaupt dieser Punkt erreicht werden konnte, ist allerdings keine Selbstverständlichkeit. Als die Proteste im November 2024 begannen, vermutete der serbische Journalist Marko Miletic von der unabhängigen Medienplattform Maschina gegenüber Radio Korax, dass die Proteste bald abflauen würden, wie alle Proteste der letzten 13 Jahre. Maybe. Vielleicht wird es irgendwo hingehen, aber im Moment sieht es nicht sehr vielversprechend für die Opposition aus. Denn der Auslöser war ein Skandal, der für das Regime von Vucic eigentlich keine Überraschung war. Protest und staatliche Reaktionen schienen zu Beginn nach dem üblichen Schema von öffentlichen Versprechen der Aufarbeitung und medialer Diskreditierung der Proteste als angeblich gewalttätig zu laufen. Am 1. November 2024 war ein Vordach des Bahngebäudes in Novi Sad eingestürzt. Dabei starben 16 Menschen und eine weitere Person wurde schwer verletzt. Das Gebäude war kurz vorher saniert worden. Der Vorwurf der straflosen Korruption am Bau, welche Menschenleben kostete, war der ursprüngliche Anstoß. Doch wie Hanna rekapituliert, stellte es sich heraus, dass dieses Mal die Proteste ein Wendepunkt für die Menschen in Serbien wurden. Der Einsturz des Bahnhofs war der Moment, in dem sie wirklich sagten, okay, jetzt ist es soweit, jetzt reicht es, jetzt müssen wir etwas unternehmen. Und dieser Anspruch, etwas zu tun, zieht sich bis heute durch. Ausgehend von gewalttätigen Angriffen der Sicherheitsbehörden auf protestierende Studierende Ende November 2022 erfasste die Bewegung bald das ganze Land. Im Frühjahr 2025 waren alle Universitäten besetzt. Erst diesen Herbst hatte auch Dijana Rücker, die Mutter von eines der Opfer, mit einem Hungerstreik eine weitere Solidarisierungswelle ausgelöst, wodurch die Proteste weiter gestärkt wurden. Zuvor hatten im Frühjahr und im Sommer die Studierenden auch versucht, den Druck auf das Regime über die EU zu erhöhen, dass sie endlich die Korruption bekämpfen und die Verantwortlichen für das Unglück in Novi Sad zur Rechenschaft ziehen sollten. Sie fuhren mit dem Fahrrad nach Straßburg und veranstalteten einen Fußmarsch nach Brüssel. Zwei Aktionen, die für Hanna erstmal eine Enttäuschung waren. I really lost the hope that European Union is going to do anything or even like publicly give support to protests in Serbia. Ich hatte wirklich die Hoffnung verloren, dass die Europäische Union etwas unternehmen oder sogar öffentlich die Proteste in Serbien unterstützen würde. Aber im letzten Monat haben wir gesehen, dass die Europäische Union ihre Haltung gegenüber der Regierung in Serbien geändert hat und dass sie eine Resolution vorgelegt hat, in der sie zum ersten Mal öffentlich auf die Missstände im Land in Bezug auf Demokratie und Menschenrechtsverletzungen hingewiesen hat. Violations of human rights. Abgesehen von dieser verbalen Kritik an dem ehemals als Garant für Stabilität im Westbalkan wahrgenommenen Regime von Alexander Vučić gab es bisher keine wirklichen Konsequenzen von Seiten der EU. Lediglich die Aussage, dass der weitere Beitrittsprozess Serbiens von demokratischen Reformen abhängig sei. Parallel zu dieser Verurteilung der Menschenrechtslage in Serbien führt die EU weiterhin eine Lithiummine in Serbien als zentrales Projekt, das umzusetzen sei. Obwohl diese gegen den Willen der dort lebenden Bevölkerung entstehen soll und das Projekt die Legitimation für die Politik von Alexander Vučić fördert. Vučić selbst wiederum ist auch seit wenigen Tagen der Fokus eines weiteren Skandals. Recherchen haben zutage gefördert, dass er mutmaßlich bei den sogenannten Menschensafaris während dem Jugoslawienkrieg beteiligt war. Dabei konnten Zivilisten für eine größere Geldzahlung bei der Belagerung von Sarajevo mit Scharfschützengewehren Jagd auf Zivilistinnen machen. Er selbst streitet die Vorwürfe ab und spricht auch bei den Protesten, die jetzt in Serbien stattfinden, von ausländischen Agenten, welche Chaos und Gewalt stiften würden. In diesem Zuge wurden regelmäßig auch Personen, die zum Beispiel für Kunstkonferenzen nach Serbien gereist waren, kurzerhand des Landes verwiesen und abgeschoben. Die nun erfolgte Erklärung der Europäischen Union ist eine klare Distanzierung. Und auch wenn sie bisher nur verbal ist, sei sie laut Hanna nicht zu unterschätzen. This has been particularly important for the situation because we can say that weil es eine Veränderung in den internationalen Beziehungen darstellt. Aber es ist auch wirklich wichtig, weil wir sehen können, dass das serbische Regime unter Präsident Aleksandar Vučić auch außerhalb des Landes an Unterstützung verliert. On the top with the president Aleksandar Vučić is losing support from outside as well. Umso wichtiger ist die langfristige Perspektive, welche auch die Menschen in der Protestbewegung einnehmen. Sie schafft auch den Zeitrahmen, in dem langsamere politische Prozesse ihre Kraft entfalten können. Auf europäischer Ebene wie auch in der Bewegung selbst. Dass dies möglich ist, führt Hanna auch auf ihre Generation, die Gen Z, und ihre Lebenserfahrungen zurück. Me, myself, I am part of Gen Z and it's basically people that have been from 6 to 12 years old when this government came in power. So we basically grew up in the country under this regime. How is it in today's world? Ich selbst gehöre zur Generation Z, also zu den Menschen, die zwischen 6 und 12 Jahre alt waren, als diese Regierung an die Macht kam. Wir kennen nichts anderes. Wir sind also unter einem Regime aufgewachsen, das unser Land kontinuierlich unterdrückt hat. Und ich glaube, dass genau diese Wut und dieses Gefühl, okay, wir wollen unsere Zukunft zurück, uns weiter vorangetrieben haben und wir auch nach einem Jahr der Proteste nicht aufgegeben haben. Junge Menschen haben immer noch die Hoffnung, dass dies zu etwas Besserem führen wird und dass es eine bessere Zukunft für sie geben muss. Denn junge Menschen wollen nicht aus dem Land wegziehen müssen. That this will lead to something better and that in the end of all of this there must be a better future because young people do not want to have to move out of the country. Was die Bewegung von Anfang an getan hat, war sich selbst entsprechend ihrer eigenen Kritik am korrupten Staat basisdemokratisch und transparent zu organisieren. In Vollversammlungen wurden alle Entscheidungen von den Beteiligten gemeinsam getroffen, ihre Forderungen immer wieder kollektiv in den Vordergrund gestellt, ohne einzelne Anführer und dezentral im ganzen Land. Anfänglich vor allem unter den Studierenden und desto breiter die Kreise wurden, desto mehr wurden diese auch in die Strukturen einbezogen oder sie schufen ihre eigenen. So gab es bald auch in vielen Dörfern Nachbarschaftsversammlungen, welche eine Demokratie von unten vorlebten. Ganz im Widerspruch zu der verkrusteten Parteienbürokratie des Regimes, welche zwar Wahlen veranstaltet, aber dabei keine fairen und gleichen Bedingungen schafft und auch vor den Kauf von Stimmen nicht zurückschreckte, wodurch das Land lange von einer großen Wählerapathie geprägt war. Die Zustimmungswerte für Alexander Vučić sind inzwischen so niedrig wie noch nie. Knapp 30%, obwohl er fast alle Medien im Land kontrolliert. Für Hanna ist diese demokratische Erfahrung das Wichtigste, was die Bewegung erreicht hat. That people need to have this feeling back of their voices being respected because It's the core value of democracy. Democracy. Die Menschen müssen wieder das Gefühl haben, dass ihre Stimme respektiert wird, denn das ist der Kernwert der Demokratie. Demokratie ist die Stimme des Volkes und ich hoffe, dass wir in Zukunft ein Land haben werden, in dem nicht nur die Studierendenbewegung und unsere Versammlung faire Wahlen haben, bei denen die Menschen sich mit ihren Meinungen respektiert fühlen können, sodass wir tatsächlich ein Land haben werden, in dem jede Stimme zählt und in dem die Menschen das Gefühl haben können, es ist mein Bürgerrecht, zur Wahl zu gehen, und ich werde es tun, weil meine Meinung dort respektiert wird. Dementsprechend ist die Forderung nach fairen und gleichen Wahlen, welche die Bewegung seit Monaten aufstellt, die allerwichtigste im Kampf gegen das Regime. Erst nach solchen Wahlen kann der Staatsapparat überhaupt anfangen, sich zu ändern und die Korruptionsbekämpfung vorangetrieben werden. Ein Jahr Proteste, so Hanna, ist dabei nicht mal eine lange Zeit, sondern nur der Anfang. We have to understand that this regime has been on in power for nearly like 13 years now and that it cannot be overthrown in one night. Wir müssen verstehen, dass dieses Regime nun schon seit fast 13 Jahren an der Macht ist und dass es nicht über Nacht gestürzt werden kann. Dieser Kampf mag als langwierig erscheinen, aber ich denke, dass er noch viel länger dauern wird. Und es ist sehr wichtig, dass die Menschen nicht aufgeben, auch wenn es eine Zeit und vielleicht sogar einige Jahre dauern wird. Vielleicht werden wir ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre in diesen Kampf investieren, aber wir kämpfen für eine bessere Zukunft für uns alle. Nicht nur für uns, sondern auch für die nachfolgenden Generationen. One year, 2 years, 3 years into this fight, but we are fighting for the better future for all of us, but not only for us, but for the next generations following as well. Wie lange dabei aber der Druck aufrechterhalten werden kann, wird sich noch zeigen. Zum Jahrestag konnte die Bewegung wieder 100.000 Menschen nach Novi Sad mobilisieren und ihre Forderungen sind inzwischen im ganzen Land bekannt. Egal wie erfolgreich sie am Ende sind, die serbischen Studierenden haben eine Bewegung geschaffen, welche allen Beteiligten echte demokratische Mitbestimmung nähergebracht hat und sie haben gezeigt, dass ein autoritäres und undemokratisches Regime auch nach einem Jahrzehnt an der Macht noch ins Wanken gebracht werden kann. 18.47 Uhr hier im Studierendenmagazin auf der 95.9 hier bei Radio Korax. Und wir liefern noch was nach, was vorhin in der ersten Stunde hier nicht geklappt hat. Und zwar wollen wir noch mal kurz auf das Thema Grokipedia schauen. Was genau, ja. Grokipedia ist eine Kombination aus Wikipedia und KI, ins Leben gerufen durch Elon Musk. Und naja, wir hören ja vielleicht jetzt mal ganz kurz rein, was will die eigentlich von uns? Vor wenigen Wochen veröffentlichte Elon Musk seine ganz eigene Enzyklopädie. Diese soll die momentan größte Online-Enzyklopädie Wikipedia ersetzen. Das Projekt von Elon Musk heißt Grokipedia. Grokipedia hat zwar per Theorie die gleiche Aufgabe und Funktion wie Wikipedia, aber mit ein paar Ausnahmen. Unter anderem, dass es Musk gehört, die Artikel von Musks KI Grok geschrieben sind und dass nur Musks KI diese bearbeiten kann. Ganz schön viele Ausnahmen, oder? Aber warum das Ganze? Vorher ist zu wissen, was ist eigentlich Wikipedia? Wikipedia ist eine freie Internet-Enzyklopädie, also ein Nachschlagewerk zu verschiedenen Themengebieten, deren Inhalte von den Nutzerinnen und Nutzern nicht nur gelesen, sondern auch online direkt bearbeitet werden können. Wikipedia ist in zahlreichen Sprachen verfügbar und hat eine extrem große Anzahl an Artikeln. Musk selbst bezeichnet dieses Konzept und die Artikel auf seiner eigenen Plattform X als Vogue. Und Grokipedia ist seine Antwort darauf. Schauen wir mal, ob Grokipedia das auch erfüllt. Kopiert, inspiriert oder falsch? Ein Blick auf die Artikel zeigt, einige sind stark inspiriert von Wikipedia, andere sogar komplett übernommen. Schaut man sich beispielsweise den Artikel zur PlayStation 5 an, sieht man, dass der Inhalt komplett deckungsgleich mit dem von Wikipedia ist. So beginnen beide mit dem folgenden Satz. The PlayStation 5, PS5, is a home video game console developed by Sony Interactive Entertainment. It was announced as the successor to the PlayStation 4 in April 2019, was launched on November 12, 2020 in Australia, Japan, New Zealand, North America and South Korea and was released worldwide a week later. Das ist zwar grundsätzlich erlaubt durch das Creative Commons Attribution Share Alike System und ist auch bei Wikipedia so am Ende des Artikels gelistet. Dort steht nämlich, the content is adapted from Wikipedia. Aber was braucht man dann diese Artikel, wenn sie einem schon bei Wikipedia angezeigt werden? Die wirkliche Funktion wird erst deutlich, wenn man sich die Themen anschaut, die Rechten und Republikanern schon immer ein Dorn im Auge waren. Schaut man beispielsweise auf einen Artikel, bei der es um eine Transgender-Person geht, fällt Folgendes auf. Die US-amerikanische Whistleblowerin Chelsea Elizabeth Manning wird im Grokipedia-Artikel bei ihrem Deadname Bradley Edward Manning genannt. So heißt es im Artikel auch nicht She did something, sondern He did something. Der Artikel lässt sich bei Grokipedia auch gar nicht unter dem Begriff Chelsea Manning finden, sondern lediglich unter ihrem Deadname. Auch zu Verschwörungstheorien wie den Zusammenhang von Rasse und Intelligenz und Impfungen und Autismus lassen sich einige Falschinformationen finden. Und auch beim Klimawandel sieht nicht alles korrekt aus. Falsche Sicherheit. Ich kann sehen, dass der Wikipedia-Artikel zu Climate Change beispielsweise gefact-checkt wurde. Aber bei allen Artikeln bei Wikipedia steht etwa die gleiche Zeit. Und das ist Stand jetzt schon 4 Wochen her. Bei Wikipedia kann man einen permanenten Fact-Check erwarten. Dadurch, dass immer eine Anzahl von NutzerInnen ein eigenes Interesse an den von ihnen geschrieben bzw. veränderten Artikeln haben. Mittlerweile kann man bei Wikipedia auch Selbständerungen einreichen. Zwar nicht selbstständig ändern, allerdings bei Wikipedia anfragen. Und die Grok, also die KI dahinter, entscheidet dann. Ein Beispiel für so eine Änderung ist im Artikel Climate Change zu finden. Dort kreideten mehrere User an, dass die Formulierung Strong Consensus zur Meinung von den verschiedensten WissenschaftlerInnen nicht aussagekräftig ist. Da so suggeriert wird, dass es eben nur eine Meinung ist und nicht der Fakt, dass der Klimawandel von Menschen verursacht wird. Alle diese Vorschläge wurden von der KI allerdings abgelehnt. Fraglich ist also, ob diese Diskussionen wirklich etwas bringen, wenn nur die von Musk entwickelte KI einen Einfluss darauf hat. Grok ist auch kein weißes Schäfchen. Nun sollte man vielleicht noch wissen, was Grok, die KI hinter Grokipedia, eigentlich ist. Sie checkt zwar immerhin die Fakten und bestimmt, ob die Änderungen durchkommen, aber Grock stand bereits unter heftiger Kritik. Unter anderem, dass er auf die Frage, wie man solchen abscheulichen Hass auf Weiße zu bewältigen weiß, Adolf Hitler antwortete. Damit reihte sich diese Aussage in viele Aussagen von Grock ein, die als antisemitisch verstanden werden könnten. Vielleicht nochmal mehr ein Grund, die Aussagen, die auf Grockipedia stehen, zu misstrauen. Außerdem ist wahrscheinlich, dass selbst Grock die Informationen von Wikipedia bezieht oder zumindest auf Basis von Wikipedia irgendwas gelernt hat. Denn die meisten Large Language Models werden anhand von Wikipedia trainiert, da dort die meisten Informationen gesammelt sind. Ganz von Wikipedia lossagen kann sich Musk also nicht. Aber wie geht es weiter? Nun, die Sprecherin von Wikimedia Deutschland sagt, dass Grockipedia keine echte Alternative ist. Ganz im Gegenteil, sie braucht teilweise Wikipedia, um zu existieren, wie man beispielsweise an den kopierten Artikeln sieht. Auch ist wichtig zu erwähnen, dass Grockipedia nicht das erste Projekt ist, was versucht, die Enzyklopädie Wikipedia zu ersetzen. Bereits aus ähnlichen Gründen wie die, die Musk vorgesetzt hat, wurden andere Wikipedia-Alternativen entwickelt. Keine von ihnen konnten sich wirklich durchsetzen. Ob Grock sich nun durchsetzt oder in der Bedeutungslosigkeit wie all die anderen Alternativen versinkt, wird sich noch zeigen. Stand jetzt ist Grockipedia allerdings mit großer Vorsicht zu genießen. Ja, wie wir jetzt gehört haben, sind momentan alle Grockipedia-Artikel nur auf Englisch verfügbar. Und bis es in den deutschen Markt kommt, kann es also noch ein bisschen dauern. Für alle, die jetzt noch weiter interessiert sind und mehr erfahren wollen über Grockipedia, die können sich ja mal ein paar Artikel anschauen, also auf Grockipedia. Und in den letzten zwei, also werdet ihr dann wahrscheinlich feststellen, dass in den letzten zwei Wochen bereits viele Veränderungen vorgenommen wurden. Also macht euch da vielleicht selbst ein Bild und versucht vielleicht auch mal eine Änderung für einen Artikel einzureichen. Aber mit Vorsicht genießen bitte. Und wir sind hier auf der 95.9 beim Studierendenmagazin schon fast am Ende, in den letzten fünf Minuten hier. Wir hören gerade Kleines Wochenende von Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen und wollen noch ganz kurz sagen, was erwartet euch denn, wenn ihr noch dranbleiben wollt bei Radio Korax? Was kommt denn gleich? Achso, ja. 19 Uhr. Gleich geht's weiter mit Zwischenfälle. Das ist eine Sendereihe über die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit. Und da wird einer gegenläufigen Erinnerung, Gehör verschafft, sag ich mal, und die Vergangenheit mit den Mitteln des Rundfunks in die Gegenwart geholt. So wird also der Geschichte eine akustische Dimension verliehen. Und danach geht's weiter mit Red Hot Radio, 20 Uhr hier und für mich ein persönliches Highlight im Programm jeden Montag, 21 Uhr subjektiv. Sehr bekannte Punk-Radioshow hier auf Radio Korax. Und den Abschluss macht dann hier die Sonic Radio Show um 22 Uhr und entlässt euch dann in die Korax Night. Pia, es war mir ein Vergnügen mit dir. Ja, mir auch. Und ich muss gerade auch feststellen, wir haben in dieser Sendung wirklich sehr viel und ich glaube für die Studierendenredaktion auch ungewöhnlich viel Offbeat-lastige Songs dabei. Ich meine, gerade hören wir es ja auch und ich glaube, ich möchte die Sendung auch schließen mit so einem. Ich habe nämlich das kann ich jetzt vielleicht mal ganz kurz gestehen, ich weiß auch nicht, dass ich glaube, das ist auch frühkindliche Prägung zum größten Teil. Meine allzeitige Lieblingsband ist Madness aus UK. Und ich habe einen Song nochmal zum Abschied mitgebracht, bevor wir euch nämlich auch in die Nacht entlassen, der davon berichtet, wie Leute, die man eigentlich jeden Tag sieht und denen man auch vertraut, sich nachts zu, Unterhosendieben entwickeln. Das waren Pia und Torben für euch, Studierendenmagazin. Viel Spaß. Schönen Abend noch. Tschüss. Nice man George, news agent on the corner. Not very rich, but never any poorer. Jaunty old George, a happy 63. Not very tall, but healthier than me. He whistles timeless tunes as he saunters down the street. Springs in his legs and elastic in his feet. But in the middle of the night, he steals through your garden, gives your hosiery a fright, and doesn't say pardon. As soft as a breeze with an armful of underwear on his hands and knees, dreams about the knicker scare. Hello there, George, news agent on the corner. How's the old car? Yes, the climate's getting warmer. Chatty old George, as you get your morning paper, read about the knicker thief underwear taker. Bid you good day as you wander out the door. Never closes early, always cleans the floor. But when darkness hits the town and there's washing on your line, get your knickers down.